Das Schweizerische Vorbereitungskomitee für den Kongress zur Lobpreisung der großen Menschen von Bergdusan 2017, das Schweizerische Korea-Komitee und die Schweizerische Sozioideologie-Studiengruppe veröffentlichten am 27. September eine gemeinsame Erklärung und warfen darin dem UNO-Generalsekretär vor, sich im Komplott mit den proamerikanischen konservativen Kräften Südkoreas mit den boshaften Verleumdungskampagnen gegen die TVRK zu beschäftigen.